Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Restaurant. 1. Wo können Jugendliche während der Woche zu Mittag essen? Wir haben relativ viele Alternativen. Studenten gehen zur Unimensa oder essen in einem Schnellimbiss zum Mittag. Im Studentenwohnheim kann man außerdem auch selbst kochen. Doch dafür haben die meisten keine Zeit. In der Mehrheit der Restaurants gibt es ein Tagesmenü, wenn jemand nicht Omas Küche genießen kann. Viele Schüler gehen in die Kantine essen. Auch wenn es da kein reiches Angebot gibt, achten sie mittlerweile mehr auf die gesunde Ernährung, sodass das Kantinenessen mit seinen schülerfreundlichen Preisen eine gute Wahl ist. Wenn ich zu Hause für eine Prüfung lerne und keine Lust habe, essen zu gehen, kann ich auch telefonisch oder über eine Bestell-App schnell etwas bestellen. Ich bezahle online und lasse das Mittagessen liefern. 2. Was halten Sie von Fast Food? Bei Jugendlichen kommt Fast Food gut an, denn es schmeckt gut und geht schneller als richtiges Essen machen. Wir können nach der Schule zusammen hingehen, das Menü kommt sofort auf den Tisch. Weiter positiv sind die längeren Öffnungszeiten der Schnellrestaurants. Bei Heißhunger kann ich da auch nachts was zu essen bekommen. Nachteilig ist aber, dass Hamburger und Fritten ungesund sein sollen. Fast Food wird aus Halbfertigprodukten hergestellt und enthält nicht genügend Mineralstoffe. Diese fett- und kalorienreichen Speisen verursachen Übergewicht und man kann mit Fastfood nicht richtig satt werden. Ich komme nach dem Mittagessen zu Hause an und schon habe ich wieder Hunger. 3. Mögen Sie ins Restaurant gehen, wenn Sie sich im Ausland aufhalten? Ja, ich mag die Küche anderer Länder. In meiner Stadt gibt es ein chinesisches, ein griechisches, ein serbisches und ein indisches Restaurant. Aber das ist nicht dasselbe, wie wenn man im Ausland die regionalen Spezialitäten ausprobiert. Gastronomie gehört ja auch zur Kultur des Ziellandes. Für mich gilt ein Restaurantbesuch als eine kulinarische Entdeckungsreise. Andererseits weiß ich aus Erfahrung, dass man nicht alles, was gut aussieht, auch kosten sollte, ohne die Zutaten studiert zu haben. Bestimmte Gewürze und Fleisch- oder Fischgerichte sind nichts für mich. Als wir mit der Deutschgruppe in Berlin waren, habe ich Currywurst probiert und in einem Café die Schwarzwälder Kirschtorte. Die hat mir aber nicht so gut geschmeckt. 4. Wie würden Sie die ungarische Küche charakterisieren? Für Ausländer ist sie sehr würzig. Wir haben viele sättigende Gerichte, vor allem traditionelle Nudel- und Fleischgerichte und sehr viele leckere Süßspeisen. Weltberühmte Meisterwerke der ungarischen Kochkunst sind die Salami, die Gulaschsuppe, die Fischsuppe und das Paprikahuhn. Generell gilt, dass die ungarische Küche sehr viele scharfe Gewürze, Zwiebeln und Knoblauch benutzt. Wenn jemand schon mal Urlaub am Balaton gemacht hat, wird er Fladen, Lecho und Topfenfleckern gegessen haben. Auch in Süßigkeiten sind wir stark. Schumlauer Nockern oder Dobosch-Torte würde ich allen empfehlen, die nach Ungarn kommen. Zuletzt wären dann noch die guten ungarischen Weine zu nennen. Ungarn ist bekanntlich eine Weinmacht. 5. Sie essen mit einem Freund in einem Restaurant zu Abend. Was bestellen Sie? Wir nehmen Platz und bestellen schon mal 2 stille Wasser. Bis der Kellner wiederkommt, haben wir Zeit und können die Speise- und Getränkekarte studieren. Es gibt Vorspeisen, Salate, Fleisch- und Fischgerichte, Desserts und feine Weine extra auf der Weinkarte. Als Vorspeise nehmen wir einen griechischen Salat mit Schafskäse und Oliven und einen mediterranen Salat mit Meeresfrüchten. Das Hauptgericht ist Schnitzel mit Pommes frites und Erbsen für mich und Forelle mit Butter und Salzkartoffeln für ihn. Als Nachspeise bestellen wir einen Eisbecher mit Früchten und Sahne oder Apfelstrudel mit Vanillesoße. Und wir stoßen mit einem Glas Riesling an.